Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich bitte, oder wir bitten, die kleine Verspätung im Fernsehen zu entschuldigen. Hier im Radio haben wir schon angefangen, 7 Minuten. Unser Thema heute Nacht heißt, im Rausch passiert. Was ist euch alles im Rausch schon passiert? Und es gibt ja diverse Räusche. Ich sag nur mal Sexrausch, Drogenrausch, Alkoholrausch, Liebesrausch. Was ist euch in einem solchen Rausch Schönes oder vielleicht auch ganz Übles und Schreckliches widerfahren, dass ihr, wenn ihr heute so denkt, sagt ihr, das konnte nur passieren, weil ich in einem solchen Rausch war. Im normalen Zustand widerfährt mir so etwas niemals, würde ich so etwas niemals machen. Also wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema im Rausch passiert, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht weiter mit Thomas und Thomas ist 27 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ja. Ja, Thomas. Einen wunderschönen guten Morgen, Thomas. Ja. Jürgen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Im Rausch passiert. Ja, im Rausch passiert, ja. Es geht zwar darum, dass ich vor 6 Jahren völlig abgefüllt war. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, bitte. Ist so gut? Ja, viel besser. Sehr gut. Du warst vor 6 Jahren völlig abgefüllt. Ja, also... Also wir sprechen von Alkohol. Wie bitte? Wir sprechen von Alkohol. Nee, eigentlich andersrum. Also von Drogen, anderen Drogen. Welche? Wie? Von anderen Drogen rede ich eigentlich. Welche Drogen? Es geht darum, dass ich mal vor 6 Jahren quasi Drogen nehmen musste, andere Drogen. Hä? Ich verstehe das nicht. Vor 6 Jahren, was hast du dann gemacht? Vor 6 Jahren habe ich andere Drogen nehmen müssen. Ja, welche Drogen denn? Also so Polle, Polle, Gras, sowas das erste Mal. Gras, was, ja, ist, was, Polle ist, so, was ist Polle? Und? Was ist Polle? Ja, was ist Polle? Das hat mir sein Partner auch schon erzählt im Vorgespräch oder gefragt. Das ist also eine Droge quasi, wie da, also filmrissmäßiges. Filmrissmäßiges. Also du musst mir das schon richtig erklären. Was ist das, raucht man das, nimmt man das ein? Ist das eine chemische Droge? Ist das ein Kräuter oder was? Die Ecstasy nur nicht so hart. Ah ja. Sowas, was man raucht. Ja, quasi, okay. Ne, wie eine Zigarette. Ja. Und da sagte man mir, echt, du fühlst dich echt gut dabei. So, und da habe ich das geraucht. Und da sagte man mir, willst du nicht mal was anderes probieren oder sonst was? Ich wusste gar nicht mehr, wo ich überhaupt bin eigentlich quasi. Und lass mal ein bisschen randalieren. Ich sag, was wollt ihr eigentlich von mir? Wir waren zu sechst, quasi. Und da sind wir durch die Straßen gegangen, da war auch gerade Sperrmüll, Hamburg zu der Gegend. Ja. Und da ging das dann los. Und da war eine Sparkasse auch. Und darum ging es eigentlich quasi auch, um diese Sparkasse letztendlich. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, weil ich das erste Mal auch im Fernsehen bin. Ja. Und lass uns da mal ein bisschen randalieren. Ich sag, was wollt ihr eigentlich von mir, ey? Randalieren, wie randalieren? Ja, lass uns mal, du bist auch ein bisschen knapp bei Kasse oder so. Ich sag, wieso knapp bei Kasse? Was wollt ihr eigentlich? Lass uns mal die Scheibe einschlagen. Wieso die Scheibe einschlagen, sag ich. Ja, und da haben wir das einfach gemacht, weil ich war auch nicht mehr ganz Herr der Sinne, weil das war das erste Mal für mich. Und ich mache es auch seitdem, Gott sei Dank, nicht mehr. Also du hast im Drogenrausch die Bank, die Scheibe von der Sparkasse eingeschlagen. Mit deinen Kumpels zusammen. Ja, genau. Und seid ihr dann in die Sparkasse auch reingegangen? Wir sind in die Sparkasse reingegangen. War das am Tage? Nein, das war eher so 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts ungefähr. Und habt ihr denn irgendwas geklaut auch? Nee, dazu kommst du ja nicht mehr. Nee. Nein, dazu kam es nicht mehr. Wie kam die Polizei dann dahin, oder wie? Wie bitte? Kam die Polizei dann dahin? Ja, also nach 10 Minuten ungefähr. Und ihr wart immer noch in der Sparkasse? In der Sparkasse waren wir gewesen, ja. Oh krass, und dann, wie ist das ausgegangen? Und da dachte ich, Mensch, was passiert hier eigentlich? Auf jeden Fall kam dann die Polizei, und da war so ein, auf jeden Fall der Zeef da auch gewesen, und dreh mal so ein bisschen rum, hieß das dann immer, weil ich kann mich nicht genau dran erinnern, ne? So, und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht. Bei der Polizei. Und dann ein Bruch begann. Ich sag, wieso ein Bruch begann? Das war eigentlich nur ein Spiel, sag ich, weil ich hab wie ein Film. Bist du bestraft? Bist du bestraft worden dafür? Ja, ich hab 5 Jahre gekriegt. 5 Jahre? 5 Jahre gekriegt. Ja, und. Wie dafür, dass du im Rausch dann die Scheibe eingeworfen hast? Ja, weil, sowas macht man ja nicht ohne Grund. Man nimmt ja nicht irgendwie Drogen ohne Grund, hieß das dann eben. Und Und warst... Mut zu fassen, hat man mir gesagt. Und sie haben sich nur versucht, Mut zu fassen und mehr nicht. Und du warst 5 Jahre im Knast auch? 5 Jahre war ich. 5 Jahre im Knast? Wegen dieser, ausschließlich wegen dieser Sache? Und dann habe ich 2 Jahre Bewährung noch. Keine Bewährung? Doch, 2 Jahre. 2 Jahre Bewährung. Warst du vorbestraft schon? Ja, mal aus kindlichen oder jugendlichen Dingen, vielleicht mal Latex da so ein bisschen oder was. Ne? Harte Geschichte. Ja, habe ich mal Latex da gemacht, bei Kassenburg oder was. Ja, also, ja, im Rausch eine Sparkasse nicht richtig überfallen, aber eingedrungen. Eingedrungen, ja. 3 Jahre im Knast gesessen. Ja, und ich habe die ganze Show gekriegt, ja. Nur mein hauptsächliches Problem ist, meine ganzen Verwandten, Bekannten, die sind nun gegen mich. Ne, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, weil das war ja nur deine Schuld und du bist ja da. Also ich glaube, dass dir wahrscheinlich so schnell, dass du dich so schnell nicht mehr in einen Rausch begibst, ne, nach den gemachten Erfahrungen. Nee, also absolut nicht mehr. Also, Zigaretten rauche ich schon noch, ja? Aber sowas garantiert nicht mehr. Irgendwie. Ich hoffe, dass es auch nie wieder passiert. Was machst du beruflich im Moment? Beruflich, ja, ich bin Bäcker. Also du hast einen Job, ne? Ja, ich habe einen Job. Ja, das ist gut, ich gratuliere dazu. Ich wünsche dir alles Gute, danke für deinen Anruf. Nee, Jürgen, warte mal. Ja. Ja, ich habe da auch noch eine Freundin und die kommt damit auch nicht mehr ganz klar. Pass mal auf, das werden wir jetzt im Rahmen der Sendung nicht weiter erörtern, sondern wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, danke dir. Tschüss, Thomas. Okay, tschüss. Anja, 24. Ja, hallo. Im Rausch passiert. Ja. Ne, so heißt unser Thema. Ja. Was ist dir denn im Rausch passiert? Und zwar habe ich vor circa 2 Monaten einen Alkoholrausch gehabt, wenn ich das so nennen darf. Ja. Und ja, hatte einen One-Night-Stand. Bin jetzt schwanger, bin aber verlobt. Erzähl mir mal von dem One-Night-Stand und wie es dazu gekommen ist. Ja, in einer Diskothek in Gelsenkirchen habe ich diesen Herrn getroffen und ja, wir haben uns sehr gut verstanden, zusammen gefeiert und dann kam das so. Viel getrunken? Viel getrunken. Wie viel hast du schätzungsweise da Intus gehabt? 10 Pils und ja, also, ein paar Gläser Sekt. Es hat dich gut umgehauen. Ja. Wie ging es dann weiter? Ist er mit zu dir gefahren oder du zu ihm? Ich zu ihm. Und kannst du dich noch genau an alles erinnern oder hast du sogar einen Filmriss? Ich kann mich nicht detailliert an alles erinnern, aber einen Filmriss sozusagen habe ich nicht. Wer hat denn mit dem Sex angefangen? Ja, da gehören immer 2 zu, ne? Klar, aber irgendjemand macht den ersten Schritt. Warst du das? Nein, er. Ja, dann hast du aber mitgemacht. Ja. Richtig Sex, miteinander, ohne Gummi, die alte Jacke, das alte Lied. Ja. Nicht nur, dass du dich infektionsmäßig ein hohes Risiko gebracht hast, sondern du bist jetzt auch schwanger. Ja. Und verlobt. Ja, verlobt. Wie lange schon? 1,5 Jahre. Liebst du deinen Verlobten sehr? Ja, und durch diese Sache ist mir das auch erst wieder so richtig bewusst geworden. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passieren kann. Und, ja. Wie hast du dich denn am nächsten Morgen gefühlt? Ja, schlecht. Warst du dann... Ganz schlecht. Bist du dann über Nacht mit ihm zusammengeblieben? Ja, über Nacht sind wir zusammengeblieben. Wie war denn das auf? Mein Verlobter war zu dem Zeitpunkt auf Montage im Osten. Wie war das Aufwachen? Die Augen aufmachen, diesen fremden Mann zu sehen? Ja, nicht so schön. Also ich habe mich angezogen und bin gegangen. Mhm. Hast du da schon ein ungutes Gefühl gehabt, dass das vielleicht geschehen... Vor 2 Monaten war das. Seit wann weißt du jetzt, dass du schwanger bist? Seit 1,5 Monaten. Mhm. Und du hast das noch nicht deinem Verlobten erzählt? Nein, ich weiß nicht wie und also, ob überhaupt. Und was denkst du jetzt, wie du dich jetzt weiter verhalten wirst? Oder ja, so? Wenn ich ihm das erzählen würde, weiß ich, dann ist die Beziehung beendet. Willst du das Kind? Nee. Nee. Ich bin generell also gegen Abtreibung, aber aber in der Situation... Hast du mit irgendjemandem dich beraten schon darüber? Noch gar nicht. Noch überhaupt nicht? Nein. Wird's aber mir nicht Zeit, ne? Ja, deshalb rufe ich ja auch an. Mhm. Du bin ich keine Beratungsstelle für solche Angelegenheiten, das weißt du, ne? Ja. Du möchtest auf jeden Fall die Liebe, diese Beziehung zu deinem Verlobten retten. Ja, natürlich, vor allem... Jetzt Anfang des Monats kam auch sogar das Gespräch auf, im Sommer zu heiraten. Mhm. Da wir ja schon, also wir sind jetzt 1,5 Jahre verlobt, wir waren vorher schon 4 Jahre zusammen. Und kommst du dir sehr schäbig vor? Ganz schlimm. Mhm. Beschmutzt wahrscheinlich, ne? Ja, und auch, ich könnte wirklich jedem Mädchen, möchte ich raten, sowas nicht zu tun. Anja, bevor wir das nochmal vertiefen jetzt, kannst du das für dich erklären, was da, welcher Teufel dich da... Nee. Weißt du nicht. Es ist einfach... Es war einfach, ich fand den Mann toll, der sah gut aus und war super, super nett und man hat was zusammen getrunken und warum keine Gummis? Ja. Kann ich nicht sagen. Berechtigte Frage aber, ne? Weiß ich, ja. Jetzt muss was geschehen, ne? Irgendwas muss geschehen. Du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Und du musst die Entscheidung... Aber welche Entscheidung? Was für eine Entscheidung? Du hast gerade gesagt, dass du das Kind nicht haben willst. Nein. Ist das quasi schon deine Entscheidung? Ja, ich habe überlegt, was, wenn ich das Kind haben möchte. Mhm. Ja, aber soll ich meinen Verlobten in den Glauben lassen, dass das Kind von ihm sein kann? Nein, das darfst du nicht machen. Das ist eine unglaubliche Lebenslüge. Möchtest du 20, 30 Jahre mit deinem Mann zusammen sein und er denkt, das ist sein Kind? Und nur du weißt es? Nee. Nein, das geht nicht. Du musst eine klare Entscheidung treffen. Mhm. Eine ehrliche Entscheidung. Du musst dich entweder dazu entscheiden, ihm zu sagen, was passiert ist und das Kind zu bekommen. Ja. Oder du musst die andere Entscheidung fällen. Ja, aber auch wenn ich jetzt die andere Entscheidung fälle, ich weiß nicht, wie ich das dann machen soll, ohne, oder ob ich ihm trotzdem die Wahrheit sagen muss und das mit ihm, ich weiß nicht, wie er reagieren würde, ob er das mit mir durchziehen würde oder ob er mich sofort rausschmeißen würde. Wie schätzt du ihn denn ein? Von Gesprächen her, würde ich mal sagen, weiß ich nicht, der wird durchdrehen. Sag ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ich glaube nicht, dass er da Verständnis für hätte. Brauche auch nicht. Ne? Mhm. Schlimm genug, was ich gemacht habe. Habe ich dich richtig verstanden jetzt? Ich will es dir nicht einreden, um das nochmal klarzustellen. Das ist eine Entscheidung, die du fällen musst. Ja. Du musst natürlich, wenn, zu einer Beratungsstelle gehen, das ist klar, und dich rundherum beraten lassen. Ich kann das hier nicht leisten. Das ist eine zu gravierende Entscheidung, um sie innerhalb von ein paar Minuten hier im Radio und Fernsehen zu... Wir reden einfach nur drüber. Mhm. Habe ich es so verstanden, dass du dazu tendierst, das Kind abzutreiben? Ja. Nur dann kommen auch wieder die Gewissensbisse dem und dann, Mann gegenüber, mit dem ich eben... Ach, die Gewissensbisse hast du dem Mann auch gegenüber? Ja. Weiß der das denn, dass du schon... Nein, aber so von mir aus gesehen. Der weiß da überhaupt nichts von und ich weiß auch nicht, wie oder wo ich den wieder treffen könnte. Also ich will dir mal was sagen, Anja. Diese Gewissensbisse, glaube ich, sage ich aus meiner Position heraus, die brauchst du nicht haben. Dein Gewissen ist jetzt entscheidend. Ja. Nicht, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst diesem Mann gegenüber, weil der vielleicht eher irgendwie, der ist ja genauso mit Verursacher dieser Situation. Ja. Also geht es jetzt nur um dich und du musst für dich die richtige Entscheidung treffen. Mhm. Was ich aber gerade sagen wollte ist, du kreist wahrscheinlich auch um die Frage, wenn du es machen lassen solltest, ob du das deinem Freund sagst oder ob du es deinem Freund nicht sagst. Ja. Ne? Und daher war meine Frage vorhin, wie schätzt du es ein? Da könnte man jetzt auf zwei Schienen fahren. Entweder du machst es ganz geheim und behältst, das ist dein Lebensgeheimnis und behältst es für dich. Ich finde, das ist auch zu rechtfertigen. Ich könnte es auch verstehen, würde es nicht verurteilen. Mhm. Oder auf der anderen Seite, du weißt ihn ein in alles, was passiert ist, um somit vielleicht auch nochmal eine große Vertrauensgrundlage zu schaffen. Aber das musst du entscheiden und vielleicht auch einordnen, wie er darauf reagiert oder ob du eure ganze Beziehung gefährdest, wenn du es ihm sagst. Mhm. Also wie gesagt, ich fände es auch nicht verwerflich, wenn du das jetzt für dich alles ganz still und geheim durchziehst. Ja, aber wie soll ich das still und geheim durchziehen? Ich meine, ich habe da auch nicht so die Ahnung von und ich weiß auch nicht. Ich schätze mal, da muss ich ja ein paar Tage ins Krankenhaus, oder? Dazu kann ich nichts sagen. Das ist auch nicht im Rahmen dieser Sendung möglich, Anja, weil das wäre jetzt eine Beratung, eine Schwangerschaftsberatung oder eine Konfliktberatung, die ich ja nicht leisten kann. Ich würde dir raten, Folgendes, dass du jetzt mit meiner Psychologin nochmal redest, ausführlich. Und dass du dann gegebenenfalls, wenn du dich zu diesem Schritt entscheidest, zu einer Beratungsstelle, zu einer staatlich anerkannten Beratungsstelle gehst. Mhm. Und da wirst du all diese Detailfragen erklärt bekommen. Ja. Ja? Ja. Also, wir rufen dich, du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja. Meine Psychologin. Ja. Die sehr nette Elke. Ja. Okay? Ja. Alles Gute, Anja. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung und die Kraft, das alles durchzustehen. Ja. Tschüss, Anja. Dankeschön. Tschüss. Herzlich willkommen, Frank. 30 Jahre. Ja, hallo Domian, hier ist der Frank. Ja. Ja, Domian, ich habe mal vor 5 Jahren jemanden im Rausch verletzt und das tut mir heute noch unheimlich leid. Und ich habe auch nicht den Mut, den direkt anzusprechen, um mich zu entschuldigen. Halt, du hast den verletzt? Ja. Im Alkoholrausch? Ja. Und was genau hast du gemacht mit dem Menschen? Ja, es ging darum, ich hatte mit meinem Cousin einen Umtrunk mhm. und sind anschließend noch unter einer Frühstücksbar gegangen, um dort noch was zu essen eigentlich. Mhm. Und hatten dann jemanden kennengelernt, der sehr sympathisch war. Und hatten dort was getrunken, anstatt zu frühstücken. Und dann hatten wir schon so einen gewissen Pegel drin. Ne? Und anschließend meinte er nach Ladenschluss, ob wir nicht noch zu ihm gehen wollten. Mhm. Das taten wir dann auch. Ja, und da war es auch recht fröhlich, feucht. Und wir haben weiter getrunken. Und auf einmal ihr beide alleine noch? Dann, ne? Was? Wie bitte? Ihr beide alleine? Nee, mit meinem Cousin mit. Ach, der war auch dabei. Mhm. Ja. Mhm. Und der ist zuerst eingeschlafen, mhm. dann bin ich eingeschlafen. Mhm. Dann bin ich so irgendwann zu mir gekommen, aber richtig noch hackebacke voll mhm. und kriegte mit, wie derjenige mein Cousin befummelt. Mhm. So, und ab dann so richtig weiß ich nichts mehr, nur noch von Erzählen und von Stücken, die ich noch im Kopf hatte. Dann sollte ich den Videoprojektor genommen haben, ihn vom Kopf geworfen mhm. und habe ihn mit der Schere mehrmals im Rücken gestochen. Boah, bist du krass. Ja. Also du, obwohl er hat dich ja gar nicht befummelt, sondern Nee, genau. Was und hat dein Cousin denn gemacht währenddessen? Ja, er hat geschlafen. Der hat geschlafen? Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin nicht so ein Mensch eigentlich. Überhaupt mhm. nicht, auch nicht aggressiv. Nee, vor allen Dingen, es ging ja gar nicht um dich, ne? Nee, eben. Das hätte dir im Prinzip scheißegal sein können. Ja, eben. Und dann bin ich so ein bisschen zu mir gekommen, wohl, was ich da gerade gemacht habe. Und er sagte auch, hör auf. Da bin ich nur aufgestanden, hab meinen Cousin genommen, hab ihn aus der Wohnung rausgeschliffen und bin abgehauen. Ich bin dann nach Hause gegangen, nach meiner Mutter, hab ihr das erzählt und sie sagte, nee, sie will damit nichts zu tun haben. Halt, der Verletzte war noch in der Wohnung. Ja, ja, klar. Mhm, ich habe dann auch Krankenwagen hingeschickt mhm. zu ihm. Ja. Der hat aber die Tür gar nicht aufgemacht. Ja. Naja, und ich hatte nur noch den Namen im Kopf, wie er hieß. Mhm. Ich jetzt aber nicht sagen. Naja, und dann meine jetzige Frau, damalige Freundin, habe ich alles erzählt, bin dann zu ihr gegangen, mhm. habe ihr das alles gebeichtet. Und sie war auch die Einzige, die mir beistand. Und da sage ich, Mensch, das müssen wir irgendwie klären. Kannst du morgen für mich da hingehen? Was mhm. mit denen ist und. Mhm. Sie ist dann noch in denselbe Nacht noch hingegangen mhm. und hat ihn auch vorgefunden. Und er war Gott sei Dank nicht so stark verletzt, aber er hat richtige Stichwunden im Rücken gehabt. Wo hat sie ihn denn vorgefunden? In der Wohnung. Immer noch in der Wohnung? Ja, ich ja. meine, du hast einen Krankenwagen hingeschickt. Ja, ja, er hat den Krankenwagen gar nicht reingelassen. Der hat wohl gewusst und hat wohl gedacht... Ach, überhaupt nicht? Ich dachte nur am Anfang nicht. Gar nicht reingelassen. Ach so. Und meine Frau hat gerufen, ich bin hier von dem... Also mein Name, mhm. Frank, die Freundin macht doch auf und so. Und dann hat er aufgemacht und sagte, so eine Schweinerei, ich lade den ein und alles. Und ich habe nichts gemacht. Und dann hat er mich zusammengeschlagen, also mit dem Deo-Projektor vom Kopf geworfen. Mhm. Und, so, nun hört sich das ja, wie du es gerade erzählt hast, als eine sehr schwere Verletzung an. Ja. Wie schwer war er denn nun wirklich verletzt? Ja, er hatte richtige Stichwunden, also nicht durchgedrungen durch den Rücken, in die erste Schicht richtige Stichwunden drin, mehrere, ungefähr, weiß nicht, so 10 Stück. Aber das ist ja unglaublich, er hat ja dann stundenlang alleine dann in der Wohnung zugebracht. Nee, der hat in der Zeit sich selbst schon geduscht, mhm. hat sich diese Wunden angeguckt, hat da schon irgendwas draufgeschmiert gehabt, so viel mhm. ich weiß. Mhm. Und wie gesagt, meine jetzige Frau ging rein, hat sich das angeguckt und sagt, wie wollen wir verbleiben? Du musst doch im Krankenhaus, du musst doch irgendwie behandelt werden mhm. oder sonst was. Nee, es geht schon. Ich möchte nur meine ganzen Sachen ersetzt haben. Mhm. Ich möchte meine Bettwäsche, die ist voll Blut. Und meine Frau gesagt, das sah echt heftig mhm. aus. Ne? Wie ist es denn ausgegangen? Ist er gar nicht mehr ins Krankenhaus gegangen? Er ist nicht mehr ins Krankenhaus gegangen, er ist dann zum Arzt gegangen. Ist dann alles gut über die Bühne letztendlich verlaufen? Oder? Ja, richtig. Für ihn und so wie auch für mich. Bloß, dass ich diese ganze Sache gemein fand, mein Cousin hat im Nachhinein den das Portemonnaie noch entwendet. Mhm. Und hat mir davon gar nichts erzählt. Mhm. Und das erfuhr ich dann. Ich habe ihm die ganzen Sachen ersetzt, Bettwäsche, komplett Dio-Projektor, ich habe mich entschuldigt bei ihm. Ich persönlich bin auch hingegangen. Nur ist es so, heute, wenn ich ihn sehe, er guckt mich nicht an, ich gucke ihn nicht an, das ist ganz, ganz klar. Mhm. Also, mir tut's leid, ich möchte mich entschuldigen und auch ihm sagen, dass ich nicht so bin. Mhm. Also es gab keine Komplikationen mit den Wunden. Überhaupt nicht. Dann war es offensichtlich nicht ganz so schlimm, ne? Dass du nicht... Nee, ich habe, wie gesagt, die erste Schicht, die man hat, so. Mhm. Okay. Du hast dich einmal bei ihm schon entschuldigt damals. Ja, genau. Mhm. Und du würdest das gerne nochmal tun. Ja, ihn auch erklären und ihm zeigen, dass ich nicht so bin. Nicht so wie er. Er denkt bestimmt, ich bin, was weiß ich, irgendwie, ja, kriminell vielleicht oder irgendwas. Mhm. Du sind ja 5 Jahre vergangen. Ja. Wenn dir da so viel dran liegt, wieso hast du denn dann das nicht forciert und ihm mal einen Brief geschrieben? Ja, das ist es ja, der Mut, ne? Das ist ja das, ne? Ich denke, wenn ich ihn schreibe, bringt auch nichts oder so, ne? Warum denn nicht? Also wenn er dich nicht grüßt, heißt das, dass er nicht großartig vielleicht mit dir reden will, aber du kannst ihm einen Brief schreiben. Und dann hast du deine Entschuldigung nochmal, deine Erklärung nochmal von dir gegeben und dann wäre es dann vielleicht ja auch gut. Ja, das Blöde ist auch... Was hat das mit Mut zu tun? Ist das sehr mutig, einen Brief zu schreiben und wegzuschicken? Also wenn du den Mut nicht mehr hast, na guten Morgen, guten Nacht. Doch, den habe ich schon. Den habe ich ja auch schon. Mhm. Nur ist es so, wir haben zusammen in Hameln gewohnt und jetzt wohnt er auch noch in dem Ort, wo ich jetzt wohne, in Abwerde. Und man sieht sich auch im Bus sogar, ne? Mhm. Und ich gucke ihn auch immer zuerst an, als wenn ich sagen will, Mensch, setz dich doch mal hin und so. Also Frank, ist für mich kein Problem. Ich finde dich Larifari. Also wenn dir so viel dran liegt, dann sprich den an oder schreib ihn. Das werde ich auf alle Fälle machen. Weil ja, finde ich auch. Also wenn du das scheiße noch. Aber mir ist mal so ein Kopf dran, weil ich bin nicht so ein Typ und mir tut das mal. Ja so klar, ist ja auch noch sehr präsent wahrscheinlich, ne? Wie du es mir gerade auch erzählt hast. Dann sei manns genug und geh an den Typ ran und sprich das Thema nochmal an. Aber vor allen Dingen mein Cousin klaut den das Portemonnaie noch. Das ist ganz übel. Ja, und ich sage, Mensch, gebe ihm das zurück. Mhm. Ich habe den ganzen Sachen ersetzt. Ich sage nicht, dass das. Also ich hoffe, dass du ihn ansprichst. Mache ich. Sehr bald. Und dann ist für dich das ja auch eine Erleichterung dann. Ja, ich hoffe, ne? Frank! Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Carsten und der 16. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, mir ist im Alkoholrausch was passiert. Ja. Nur ist wiederum ein bisschen witziger als die letzte Sache, also nichts mit Verletzungen. Mhm. Und zwar, wir hatten eine Kneipentour mit ein paar Freunden. Ich saß hinten im Taxi drin, hinterm Beifahrer. Und wir hatten wirklich viel getrunken. Und ich habe dann halt so gemerkt, oh, jetzt muss ich gleich erbrechen, auf gut Deutsch gesagt kotzen. Mhm. Und naja, das passierte dann auch, das Taxi fuhr, ich konnte nicht aussteigen, ich konnte kein Fenster aufmachen, ich war angeschnallt. Ja. Oh, und der erste Schub ging nach vorne an die Windschutzscheibe, der zweite ging in den Nacken von meinem Vordermann und der dritte ging in die Taschen vom Taxi. Wie in die Taschen vom Taxi? In die Taschen, da wo Atlas und weiß ich nicht. Ach so, ja. Und, ja. Und so Scheinkratzer und so. Ja, das war, wie gesagt, nicht so schön. Nee. Das war nicht so schön. Nee, das war gar nicht so schön. Mhm. Und meine ganzen Freunde, die noch hinten mit drin saßen und der Vordermann, fanden das nun wirklich lustig, weil die hatten, wie gesagt, auch einen Alkoholpegel schon. Ach, der Vordermann, der angekotzt wurde, fand das lustig? Ja, der fand es auch lustig. Ah, der Einzige, der es nicht so witzig fand, war der Taxifahrer. Ja. Der hat mächtig gemeckert und Freunde von mir, die einigermaßen clean noch waren, die haben da einen Kleenex aus dem Taxikofferraum genommen und so ein bisschen weg. Den Gestank hast du nur tagelang in dem Auto, ne? Genau. Ja. Was hast du denn bezahlen müssen für diese... 400 Mark. 400 Mark? Ja. 400 Mark für wie viele Kilometer? Na, also ich, plus Reinigung. Also 45 Mark Fahrkosten und 355 Mark Reinigung. Ja. Hattest du überhaupt so viel Geld dabei? Nee, das ging ja alles über die Post und über die Versicherung. Und zwar, das war ja dann auch noch so ein Ding, ich musste meinen Personalausweis vorzeigen wegen der Adresse und wie gesagt, die haben sich die Adresse dann aufgeschrieben und haben dann mich angeschrieben, 3-4 Tage später mit der Rechnung, 350 Mark plus 45 Mark Fahrkosten und dann habe ich mich an einen Rechtsanwalt gewandt, das war nur nicht so schwer, mein Daddy ist Rechtsanwalt und habe ihn gefragt, wie das geht, ob ich das nun bar zahlen muss und da hat mein Vater gesagt, ich soll mich an die Versicherung wenden. Gut, ich habe mich dann an die Versicherung gewendet und die haben das dann auch erstmal mit dem Taxiunternehmen geklärt und einen Abend ruft die Versicherung bei mir an und sagt, ja, wie war es denn und haben sie denn Alkohol getrunken? Mhm. Und ich habe meinen Eltern erzählt und der Versicherung, dass ich bei Burger King war. Mhm. Weil ich meine, da war ich noch 15, wenn ich meinen Eltern erzählt hätte, ich habe ordentlich gesoffen, die hat mich an die Wand geklatscht. Auf jeden Fall hat die Versicherung dann gefragt, Alkohol getrunken? Ich sag, nein, kein bisschen, war wirklich nur bei Burger King. Mhm. Und im Endeffekt meinte die Versicherung dann, hätten sie mal Alkohol getrunken. Habe ich gefragt, soll ich Alkohol trinken? Hm? Ja, wir können den Schaden sonst nicht bezahlen. Ach. Und dann haben sie gesagt, wirklich kein Bier getrunken. Da habe ich gesagt, doch, ich habe ein Bier getrunken. Ah, plötzlich. Ja, ich habe ein Bier getrunken. Ja. Und nachher gesagt, ist gebonkt, wir bezahlen den Schaden. Ehrlich? Ja. Das heißt, du hast keinen Pfennig hinlegen müssen. Ich habe keinen Pfennig hinlegen müssen. Schade eigentlich, ne? Wäre eine gute Lehre gewesen. Ach, die Lehre war auch so ganz gut. Ich meine, das war mir unheimlich peinlich. Das glaube ich, ja. Das glaube ich wirklich. Und ja. Also nicht mehr so viel saufen. Ja, und wenn, dann nur mit Rad oder... Ja, mit Rad auch nicht. Das ist noch gefährlicher. Ja gut, aber ja. Laufen. Laufen, ganz vorsichtig laufen. Ja. Carsten. Ja. Alles Gute. Ja, kriege ich noch ein Autogramm? Ja, leg auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ist in Ordnung. Tschüss. Okay, danke, tschüss. 1.32 Uhr und 30 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 33 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt hier bei Domian in der Telefon-Talkshow Domian im Rausch passiert. Was ist euch alles schon in einem Rausch passiert? Im Alkoholrausch, im Sexrausch, im Liebesrausch, im Drogenrausch. Was ist euch da an schrägen Sachen passiert, an witzigen Sachen passiert oder vielleicht auch an sehr dramatischen Sachen, über die ihr wegen dieser Sachen ihr euch schämt, vielleicht bis heute? Und ihr sagt, mein Gott, das hätte mir so eigentlich nie passiert, wenn ich nicht im Rausch gewesen wäre. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier in Köln erreicht, 0180-5678-111. Und wenn ihr mir faxen wollt, macht das auch ganz einfach unter 0180-5678-110. Und nochmal der Hinweis, bitte, wenn ihr faxt, schreibt eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Wir können natürlich nicht alle zurückrufen, wir können nicht auf jedes Fax eingehen, aber vielleicht auf das eine oder andere doch. Es geht weiter mit Ralf. Und Ralf ist 35. Was ja, ist, hallo. Ja, was ist dir im Rausch passiert? Ja, mir ist so ziemlich so das Schlimmste passiert im Rausch. Also zumindest wenn ich so, für heute ist das für mich so das Horrorerlebnis überhaupt. Weil wir hatten also LSD-Trips genommen. Mhm. Und während dieser ganzen Sache ist also einer meiner Freunde umgekommen. Mhm. Und ich meine, das Ganze, das war so, wir hatten... Wie viele Leute wart ihr denn? Wir waren vier Leute. Vier Leute, mhm. Und also ich war 15 und die anderen, die waren ein, zwei Jahre älter, 16 und 17, die hatten auch schon zwei, dreimal so LSD-Trips genommen. Und für mich war das der erste. Wir hatten uns da also bei meinem Freund im Keller, der hat also, da haben wir mal Musik gehört und so weiter, da haben wir uns getroffen, wir haben das Zeug dann eingeschmissen und im Nachhinein stellte sich halt raus, dass das so ganz bestimmte Trips waren, die nicht so besonders gut waren. Also im Nachhinein haben wir dann erfahren, waren sogenannte australische Horror-Trips, ja. Und genauso haben die sich auch dargestellt, ja. Was ist denn dann Dramatisches vorgefallen, dass es dann zu dieser Katastrophe gekommen ist? Ja, wir sind, haben uns, also es ging sofort los, als die Wirkung dieser Trips einsetzte, da haben wir uns sofort gestritten, da haben wir uns da nicht mehr ausgehalten, dann sind wir raus. Da draußen passierten dann auch eben halt die unmöglichsten Sachen. So, die Trips hatten halt so die Wirkung, dass Materialien sich so ziemlich verändert haben, die Häuser sind gewachsen, Telefonzellen sind gewachsen, was weiß ich. Wir waren, sind dann in eine naheliegende Diskothek gegangen. Und da war, haben es also auch nicht lange drin ausgehalten, was weiß ich, da waren auch die irresten Sachen. Also ich habe, wir haben da die Skelette tanzen sehen und weiß der Kuckuck was, das war also schon ziemlich hart alles. Und ja gut, dann sind wir wieder gegangen, wollten wir irgendwo in der Nähe was essen gehen und dann mussten wir über eine recht stark befahrene Straße auch und da waren wieder die gleichen Effekte, ja, die Autos wurden immer länger, wir kamen da nicht über die Straße wurde immer breiter und so weiter. ja, letztendlich haben wir da bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um über die Straße zu kommen. Und ja, und als wir es dann gewagt hatten, ist mein Freund von einem Auto überfahren worden. Der ist also überfahren worden und ja, gut. Und wir haben das natürlich alles voll auf dem Trip da miterlebt. Ne? Ja. Also hast du das, hast du das in der Situation realisiert, was da passiert? Ja, klar. Also ich auf jeden Fall realisiert. Ist man, und ist man dann plötzlich wach oder immer noch auf dem Trip? Nee, also sag mal so, das Ausgeflipptsein, das wird noch schlimmer. Ja. Mhm. Also das war dann der Extremhorror. So, ne? Sahst du und die anderen sahen dann den Jungen da auf der Straße liegen. Ja, ja, klar. Wie ging das dann weiter? Ja, der Autofahrer, dem das passiert ist, der also stand wohl auch ziemlich unter Schock, das hat ich auch nur so mitgekriegt, aber der hat... er und dann kamen ja auch noch andere dazu, die haben dann eben halt sofort Krankenwagen, Polizei und so weiter geholt. Und letztendlich so viel, also man hatte einfach nur irgendwie gestanden. Er kam dann ins Krankenhaus. Was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht? Ja, wir sind von der Polizei mitgenommen worden. Und ja, jetzt haben wir dann, in die Nacht habe ich also dann im Gefängnis verbracht. Habt ihr der Polizei gesagt, was los ist? Ja, die haben uns durchsucht. Ja, ja, klar. Also irgendwie ist das rausgekommen. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wie. Auf jeden Fall haben die uns auch durchsucht und haben dann bei uns Sachen gefunden. Mhm. Und deswegen haben die uns dann auch da behalten. Und am anderen Tag konnten wir wieder nach Hause. Und ich bin dann aber auch für diese Sache zum Beispiel verurteilt worden, wegen Besitz von LSD und so weiter und so fort. Obwohl du erst 15 warst? Ja, ja, und bin dann, hatte dann 4 Wochen Jugendarrest. Ah, ja. Wie lange hat das denn gedauert, bis du dann von deinem Trip runterkamst? Warst du am nächsten Tag bei der Polizei wieder klar? Ja, das war ja dann auch noch das Herbe, dann quasi in dem Zustand im Knast. Ne? Mhm. Und also es war aber so, dass man sich dann einfach hingelegt hatte. Mhm. Man konnte natürlich nicht schlafen. Also sagen wir so, das hat bis zum anderen Morgen gedauert, bis man eben halt wieder runter war. Am anderen Morgen. Mhm. Aber eben halt die Nacht war natürlich so. Und diese ganze Situation. Kann ich mir vorstellen. Am anderen Morgen, ist dir da richtig begreiflich geworden, was da geschehen ist? Ja, klar. Mhm. Da war das also vollkommen klar. Hast du danach irgendwann nochmal LSD angefasst? Nee. Also LSD auf keinen Fall. Überhaupt irgendeine Droge nochmal? Ja, gut, sicher. Ich meine, wir haben dann Haschisch und so weiter schon mal geraucht, Gras. LSD von allen Leuten, die dabei waren, keiner mehr. Ne? Gab es da Vorwürfe von Seiten der Eltern, dass ihr das gemacht habt? Ja, Vorwürfe. Meinst du jetzt von Seiten seiner Eltern, oder? Ja, auch von deinen Eltern? Vorwürfe eigentlich nicht, nee. Also ich sag mal, ich war sowieso der Jüngste, für mich war das erste Mal, die anderen, die waren alle 1 oder 2 Jahre älter und es kann sein, dass vielleicht da sowas lief in Bezug auf die anderen Leute, ja, aber ich habe da keine Vorwürfe oder so bekommen. Was für eine bittere Erfahrung, was für eine bittere Drogenerfahrung. Auf jeden Fall, ja. Und war wirklich hart. Und ich meine, das vergisst man irgendwie auch nicht. Das ist klar, ja. Obwohl es 20 Jahre jetzt her ist. Ne? Genau. Mhm. Ralf, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, okay. Ne? Tschüss. Bis dann, tschüss. Jetzt ist Jörg dran. Ne? Jörg, 22. Ja, hallo Domian. Hi. Im Rausch passiert. Ja, im Rausch passiert. Ja, pass auf. Im letzten Sommer war ich auf so einer Techno-Party mit ein paar Kumpels eben. Und eben mit meinen Kumpels auch erste Ehe eingelegt, war so neue Erfahrung. Ja, auch LSD. Ja. Mhm. Und und dann eben auch eine Frau kennengelernt. Jörg, hast du gerade Ecstasy oder LSD gesagt? Ecstasy. Ecstasy. Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Mhm. Ja, und dann eben auch eine Frau kennengelernt abends auf der Techno-Party. Mhm. Ja, auch ziemlich viel getanzt und geredet. Und danach kam es eben so weit, dass beide eben auch Sex wollten. Mhm. Ja, und dann sind wir eben in den nächsten Wald reingegangen. Und das ist eben zum Sex gekommen. Und bei dem Sex habe ich wohl etwas zu fest in den Busen gebissen. Mhm. Ja, und da, weiß nicht, irgendwie hatte sie auch eine kleine Wunde, eine kleine Narbenbiss auch übergeblieben. Mhm. Aber seitdem hat sie eben eine Zuneigung zu SM. Seitdem du ihr in den Busen gebissen hast, hat sie eine Zuneigung zu SM. Ja, also so sagt sie auf jeden Fall heute. Also ich komme da irgendwie auch nicht drauf klar. Ist das denn mittlerweile eine Freundin von dir oder wie? Ja, also sag ich mal, eine gute Freundin, Sexualpartnerin eben. Achso, das heißt, ihr habt auch weiterhin Sex miteinander gehabt dann, bis heute? Ja, bis heute. Mhm. Wie oft siehst du die Frau? Zweimal im Monat. Zweimal im Monat. Beißt du ihr immer noch in den Busen? Nee, in den Busen nicht mehr, aber eben... Woanders? Ja, ich stehe da eigentlich nicht so drauf, diese SM-Spiele. Bloß sie verlangt dann immer wieder, dass eben irgendwie Spiele mit Kerzenwachs oder... Mhm. Also bei dir, du hast es im Prinzip gemacht, weil du auf Ecstasy-Rausch warst. Okay. Im Prinzip bist du ein ganz sanfter Kerl, der auf normalen Sex steht. Ja, also eigentlich bevorzuge ich auch den ganz normalen Sex. Normalen Sex, ja. Gefährlichkeit und so dabei. Hatte sie, und sie hatte vorher noch keine Ambitionen diesbezüglich? Nein, so wie sie sagte, nein. Sie ist auf den Geschmack gekommen durch deinen Biss. Ja. Ja. So, und jetzt verlangt sie von dir, wie alt ist sie, in deinem Alter ungefähr? Sie ist 3 Jahre älter. 3 Jahre, 25. Mhm. Und jetzt verlangt sie von dir, wenn ihr Sex miteinander habt, dass du sie mit heißem Kerzenwachs zum Beispiel übergießt. Ja, oder irgendwelche Fesselspiele oder eben weißen Katzen. Also ja. Alles, was eben zum SM-Bereich dazugehört. Und all die Sachen magst du gar nicht gerne? Nee, eigentlich nicht. Aber machst du es denn mit ihr? Ja, nur, was soll man machen? Man kriegt nicht an jeder Ecke Sex heutzutage. Ja, ja, doch. Ja, gut. Also, ich würde es an der Stelle nicht machen, wenn ich da keinen Spaß bei hätte. Hast du überhaupt keinen Spaß dabei? Nee, also, ja. Also, ich habe Spaß beim Sex, klar. Ja, aber nicht... Sie tut mir ja nicht weh. Sie fordert einfach nur von mir, dass ich hier... Also, du tust ihr das zuliebe? Ja, richtig. Und kommst dann hinterher trotzdem auf deine Kosten, oder wie? Ja, auf meine Kosten komme ich jedes Mal. Auf jeden Fall. Aber du musst vorher die Wachsnummer durchziehen, oder was? Nein, nicht bei jedem Mal. Also sie kommt auch jedes Mal mit neuen Spielen an. Ja. Aber wie schade auch, dass du nicht zu begeistern bist dafür, weil du wirst dann, ich sehe das schon vor mir, wie du gelangweilt da die Kerzen anzündest und das drauf tropfen lässt und sie schöne kreative Ideen hat und du hast aber keinen Sinn dafür. Ne, also so ist es, ich frage ja nur. Nee, ich weiß nicht, ich stehe nicht so drauf. Also nee, ist auch okay. Ich will es ja gar nicht einreden. Für mich ist Sex immer noch irgendwo eine zärtliche Sache. Ja, klar. Also, sollte. Nee, klar. Also mich wundert das nur, dass ihr das dann miteinander macht. Ich finde deine Position völlig nachvollziehbar und sein und ihre auch. Jeder ist halt, wie er ist, ne? Gut. Aber dennoch bist du entschlossen, weiter mit ihr Sex zu machen. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe nie schlechten Sex mit ihr gehabt. Ja. Aber so ist nur alles in die Gänge gekommen, ne? Durch Ecstasy. Ja, eben. Nur durch den Drogenrausch. Nur durch den Drogenrausch. Was war denn bisher das für dich Befremdlichste, was du mit ihr machen musstest? Das Befremdlichste für mich war, dass sie mich anketten wollte oder auch angekettet hat eben. Sie hat dich angekettet? Also mit Handschellen ans Bett gefesselt, ja. Und weiß ich nicht, da kam ich mir völlig fremd vor, wusste gar nicht. Und was hat sie dann mit dir gemacht? Völlig wehrlos. Ja, und was hat sie dann gemacht mit dir? Ja, sie hat mir eben... Wir hatten vorher schon diese Kerzenwachsspiele durchgezogen. Mhm. Ja, und dann meinte sie eben, sie musste auch Kerzenwachs auf mich drauf träufeln. Ach so, da hört der Spaß dann auf, ne? Oder? Ja, richtig, hab ich auch gesagt, hör mal zu, ich habe dir von vornherein gesagt, ich möchte das nicht unbedingt. Also es geht nur in der anderen Rollenverteilung, ne? Wenn du der Aktive bist und sie mit Kerzenwachs beträufelst und nicht umgekehrt. Ja, richtig. Ja. Na gut, wenn ihr da so klar seid, dann ist es ja in Ordnung. Ja, Jörg, beiß nicht so schnell mehr in den Busen von Frauen. Ne? Warum nicht? Lernen wir ja, das. Ja, ich meine, wenn es jedes Mal so weiterläuft, ist doch in Ordnung, oder nicht? Ja, also du leidest da ja nicht unter. Ich merke das ja auch schon. Das ist ja eher ein Spaß. Natürlich, ich meine, darum geht deine Sendung ja auch irgendwo heute, oder nicht? Genau, auch. Ich danke für deinen Anruf, Jörg. Ben ist der ja, Beste. Bitteschön. Tschüss, wer ruft da? Ein Kumpel von mir, Ben. Grüß den Ben mal. Ja, mach ich, alles klar. Tschüss. Anton ist 26 Jahre alt. 26, und? Ja. Ja, und jetzt auch hier bei mir am Telefon. Ja, hallo. Anton. Ja, ich habe bei ihm Rausch mich mit HIV infiziert. Das ist dann weniger lustig. Genau, und das war vor circa 3 Jahren so. Also ich weiß es nicht mal genau, wie es passiert ist. Jedenfalls war ich in einer Diskothek und da habe ich ziemlich viel getrunken immer. Und da war auch ein Dunkelraum. Und ein Darkroom? Und da habe ich mich dann ziemlich gehen lassen. Und erfahren habe ich das schon ziemlich früh, ein Jahr später dann, hatte ich gesundheitliche Beschwerden bereits. Und bin dann ins Krankenhaus und hatte da Verdauungsprobleme und im Mund so. Also die Krankheit ist ausgebrochen. Und ich hatte schon den Verdacht und habe ja auch den AIDS-Test machen lassen. Und ich habe dann kurz darauf schon die Therapie anfangen müssen, ja. Mhm. Wie geht es dir denn heute? Ja, ich mache die Dreierkombination und es geht mir relativ gut, ein bisschen die Nebenwirkungen, ein bisschen Also du musst einen Alkoholrausch und einen Sexrausch, damit musst du, hast du jetzt gebüßt mit deiner Gesundheit und ja, ganz gravierend mit deiner Gesundheit. Ja, ich hatte eine ziemlich strenge Kindheit, musste zu Hause bleiben und so, durfte kein Motorrad haben und so weiter. Mhm. Und dann mit 18 Jahren hatte ich das erste Auto und so, und da habe ich das ziemlich nachgeholt dann. Aber wenn du heute darüber nachdenkst, das hast du einmal gemacht und du hast einmal dich zugesoffen und einmal in den Dunkelraum gegangen. Bist einmal in den Dunkelraum, in den Darkroom gegangen, hast da richtig heftigen Sex gehabt. Ja, ich habe es öfter gemacht auch. Mhm. Bereust du das sehr? Oder sagst du, das ist Schicksal? Es ist genau. Ich sage mir, das ist Schicksal. Mhm. Ich bereue es nicht unbedingt. Also da kommen nicht so die Gedanken, wäre ich mal ein bisschen vorsichtiger gewesen, man kann ja in den Darkroom nur auch mit Gummis was machen. Und diese Gedanken hast du nicht? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Mhm. Aber komisch eigentlich. Wundert mich jetzt. Ich weiß nicht. Ich mache es auch jetzt noch oft. Na, jetzt mache ich schon geschützten Sex. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich kann mich erst richtig gehen lassen, wenn ich mit Alkohol oder so. Nicht? Sonst bin ich eher so schüchtern und zurückhaltend. Aber du machst jetzt wirklich immer geschützten Sex? Ja, jetzt schon. Mhm. Ist dir dein Leben nicht so viel wert? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so nach irgendwo hinfahre und so, dann merke ich das auch, dass das total ignoriert wird. So in einer Gay-Sauna oder so. Da wird das total ungeschützter Sex gemacht und so. Wenn man da noch nicht von sich aus vorsichtig sein würde, könnte man ja problemlos andere anstecken. Warum ist dir dein Leben nicht so viel wert? Ich weiß nicht. Du bist ein junger Mann, im Prinzip hast du dein Leben vor dir. Warum? Ja, okay, ich mach schon die Therapie und so, das ist mir sehr wichtig eigentlich. Mhm. Aber oft in Momenten im Rausch. Wenn ich im Rausch, so mit Alkohol und so, ich trinke nicht regelmäßig, aber so ab. Würdest du fast sagen, naja, wenn ich mit 30 starbe, ist auch egal? Ja, ich sehe das einfach als Schicksal, so nicht. Mhm. Ich finde das zu fatalistisch, wie du denkst, Anton. Ja. Ja, eigentlich schon. Ich meine, nur ist es passiert und es ist auch gut, dass du die Therapie machst und es ist unheimlich wichtig, dass du weiter natürlich nur geschützten Geschlechtsverkehr ausübst. Aber mich erschüttert schon ein bisschen, dass du so wenig dein Leben wertschätzt und deine Gesundheit. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt, was soll ich dazu sagen? Was machst du so in deinem Leben sonst noch? Ich bin berufstätig in einem Büro, macht mir sehr viel Spaß und so. Ja. Aber oft kommen halt so Momente, wo man denkt, ach, es ist immer doch dasselbe und so. Hast du einen Freund? Ja. Einen festen Freund? Ja, seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ja, und das ist schon inzwischen passiert, ja. Das ist also negativ. Das ist also passiert, während du deinen Freund schon hattest? Ja. Damals hatte ich ziemlich eine Krise mit meinem Freund und bist du glücklich mit deinem Freund? Ja, aber ich liebe ihn nicht. Ich bin sehr glücklich mit ihm, wir verbringen Wochenende zusammen, aber ich liebe ihn nicht wirklich. Kann man glücklich mit einem Menschen sein, den man nicht liebt? Ja, ich bin in einen anderen verliebt, schon seit, jetzt ist es 10 Jahre geworden mittlerweile. Und den bekomme ich nicht. Das heißt, ich sehe ihn oft einmal so ab und zu, 2-3 Mal im Jahr und in dem bin ich total verliebt, von dem träume ich auch und den bekomme ich einfach nicht. Da ist keine Chance, der ist, ich weiß nicht, ich schätze, er ist nicht hetero, aber... Warum bist du dann mit deinem Freund überhaupt noch zusammen, wenn du ihn nicht mehr liebst? Es ist teils Gewohnheit und so... Er gibt mir auch sehr viel. Und Eine Stütze ist das auch im Leben. Bitte? Eine Stütze ist das auch im Leben. Genau. Ja, ja. So, ja, lieber Anton, ich wünsche dir gute Gesundheit und ich wünsche, dass die Medikamentenbehandlung gut anschlägt bei dir. Ja, bis jetzt geht's gut. dass du doch noch sehr lange leben wirst. Sehr lange. Ja. Und ein gutes Leben hast. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Hat mich gefreut, dich mal persönlich zu. Ich höre oft deine Sendung. Du rufst aus der Schweiz an? Nee, aus Südtirol. Aus Südtirol, ah ja. Ja. Schönen Gruß aus Südtirol. Ihr seid ganz eingeschneit, ne, im Moment, oder? Ja, heute hat es mal geschneit, aber bei uns ist sehr mager heuer mit dem Schnee. Ah ja. Alles Gute und schöne Grüße da unten, okay, zu euch da runter. Tschüss. Danke, tschüss. Aus Südtirol, wie toll. Ja, hör ich jetzt auch gerne. Aber in Köln schneit es nie. Michael, 31. Hi Jürgen, wie ist dich? Ja. Michael, tolle Sendung, die du machst, muss ich mal sagen. Danke. Ja, mein Thema Rausch. Ich war vor 10,5 Jahren auf eine Party und hab da ein bisschen rumgestanden, ein bisschen was getrunken und sah eine Frau und man kam wieder auf eine Party, so ist jemand drauf zu, spricht ein bisschen und macht und hat halt ein bisschen gekribbelt, ne? Und beide waren ziemlich angesoffen letztendlich, ne? War aber schön, so war noch ein bisschen stilvoll, ne? Und ja, dann hat man sich ineinander verliebt und hat sich danach auch nach der Party mal ein bisschen getroffen. Mhm. Und seit der Zeit habe ich also mit der Frau eine Affäre. Seit 10 Jahren? Nee, seit 2 Jahren. 2 Jahren. 2 Jahren. Ach, 2 Jahren. Also 2 Jahren. Ja. Und ja, ich treffe sie also regelmäßig. Und also heftig ineinander verliebt nach wie vor. Mhm. Wo sie sagt, sie ist gebunden. Ne? Mhm. Und ich komme einfach von der Frau einfach nicht los. Ne? Mhm. Und ich kenne also auch ihren Mann sehr gut. Ne? Ach so. Ja, mhm. Und treffe mich also auch regelmäßig mit dem. Ne? Also mit Beden jetzt. Ne? Mhm. Und wie pikant, ne? Ja. Ja. Absolut. Ja. Also man kann sagen, im Suff, im Rausch ist diese Affäre entstanden. Ja. Und nun läuft die seit 2 Jahren. Ja, ja. Du lebst dein Doppelleben quasi. Ja. Du bist aber alleine, ne? Du hast keinen. Ich bin alleine. Mhm. Also für dich ist das gar nicht so, letztendlich für dich ist es nicht problematisch, aber es ist problematisch, weil die Frau festliegt. Ich sage mal, es wäre problematisch jetzt, ich meine, ich bin ja letztendlich auf der absoluten Loserstraße, sag ich mal. Mhm. Ich habe ja jetzt, kann mich mit der Frau ja nicht festbinden. Mhm. Ne? Das ist ja das Problem. Wäre denn dein Wunsch, dass sie ihren Typ verlässt? Ja, was ist Wunsch? Ich meine, das wird nicht passieren. Ne? Nee, ich frage dich aber so, wenn du... Ja, logisch. Auf jeden Fall. Ne? Das absolute. Ne? Will sie auf keinen Fall? Ich meine, die sind Ewigkeiten zusammen schon. Ne? Mhm. Ich kann da jetzt, weiß ich nicht. Was will, hast du sie noch nie darauf angesprochen? Doch, sicher habe ich sie darauf angesprochen. Nur, das ist eigentlich kein Thema zwischen uns. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist der Rausch, der also das, was aus dem Rausch damals da so entstanden ist, ist es ein Liebesrausch. Mhm. Also es ist nicht nur eine Sexaffäre, sondern du bist richtig verknallt in die Frau. Absolut. Ich meine, was hier Sexaffäre? Ich muss dazu sagen, so verrückt wie das klingen mag, ich habe mit der Frau bis heute nicht ein einziges Mal geschlafen. Ach, das ist ja abgefahren. Seit 2 Jahren liebt ihr euch und ihr habt noch keinen Sex miteinander gehabt? Was hier ist kein Sex? Ich meine, so Petting oder so geht schon. Das schon, aber halt nichts ausgeführtes, halt coitusmäßig oder so. Ne? Also dein ganzes Leben ist in Beschlag genommen von dieser Frau, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja. Mensch, wie soll es weitergehen? Du kannst doch nicht jetzt auf ewig nur... Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, sag ich mal, ist es so, dass man behält sich natürlich so ein Prickeln vor, weißt du, was andere Beziehungen vielleicht nicht haben. Aber es ist auch sehr frustrierend für dich, ne? Man ist oft alleine, ja. Man ist alleine und du bist wahrscheinlich auch eifersüchtig auf den Typ? Total, ja. Glaube ich. Total. Und wie ist denn das, wenn ihr euch dann zu dritt trefft? Das ist doch wahrscheinlich auch sehr angespannt, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, er weiß von nichts, ne? Er ist so herrlich ahnungslos und es ist einfach heftig, ne? Könntest du dir vorstellen, dich auch jetzt noch in eine andere Frau zu verlieben? Nee. Kann ich nicht machen, ne? Das ist, ja. Das ist eine harte Rolle, die du da... Das kannst du sagen. Glaube ich. Ja. Das ist eine Frage, wie lange du das noch aushältst. Ja, das frage ich mich auch. Ja, und vor allen Dingen, wenn sie sich nicht bewegt, also wenn da auch keine Hoffnung besteht, dass sie sich vielleicht von dem anderen trennt. Ja, eben, ja. Das ist nicht einfach, ne? Dann wird es irgendwann eskalieren. Irgendwann wirst du es vielleicht nicht mehr können, nicht mehr aushalten. Ja, okay, dann muss ich halt den Schlussstrich ziehen, noch kann ich das nicht. Nee. Ja. Vielleicht besteht ja doch noch die Hoffnung, dass sie auf Distanz zu ihrem Festfreund da geht. Ja, mal kicken, ja. Mal kicken, ja. Du bist ein Berliner, ne? Ja, ich bin so ein bisschen, ne? Wie schön. Mensch, Michael. Ja. Ich hoffe für dich, dass das irgendwie gut ausgeht. Ja, ich für mich auch. Ja, kann ich mir vorstellen. Alles Gute. Ich Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Gunnar, 20 Jahre alt. Ah, hallo Domian. Ja. Erstens, ich bin 22. Hey. Okay, also Alter. Mein Thema ist Lernrausch. Und zwar, ich hab mal, war mal so im Lernrausch, ich habe bis 4 Uhr nachts gelernt. Ach, Lernrausch. Ja. Bis 4 Uhr nachts. Ja, bis 4 Uhr nachts. Das ist ja spektakulär. Ja. Ich habe auch schon mal bis 4 Uhr nachts gelernt. Ja gut, also die Sache war die, ich hatte halt eine wichtige Klausur eben, ja, und ziemlich dröge, also ich war nicht so interessiert an dem Stoff an sich, aber es war halt so... Also ich wäre jetzt vollkommen erstaunt, wenn du gesagt hättest, ich habe 4 Tage und 4 Nächte hintereinander gelernt, aber bis 4 Uhr morgens ist ja noch nicht so dolle. Ja gut, dann halt gut Schlafpausen zwischendurch und dann am nächsten Tag eben direkt weiter, ne? Ah ja, ja. Also, so natürlich schon. Was war denn das für ein Lernen? Was hast du da gelernt? Das war so eine BWL-Klausur. Oh, wie dröge. Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Dröge eben. Ne? Ja. Und dann eben, ja, ziemlich, sag ich mal so, ziemlich einfach von wegen mathematische Verfahren ziemlich einfach zu berechnen und so weiter. Aber eben, es kommt auf die Übung an, dass man so die ganzen Beispiele durchgerechnet hat. Mhm. So, dann habe ich die Sachen gelesen und dachte mir, und weiß nicht, war dann gerade halt so richtig drin. Mhm. Und dann hatte ich ja noch mal einen Stapel alter Klausuren liegen, ja, und dann wollte ich eigentlich pennen gehen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, eine kannst du noch machen. Mhm. Und dann, ja, als ich dann irgendwie auf die Uhr guckte und alle Klausuren durch hatte, merkte ich dann, oh, ja, 4 Uhr. Naja, ein harmloser Rausch, würde ich sagen. Ja, ne? Ja, gut. Ist halt alles gut über die Bühne gegangen? Ja, das war ziemlich locker, also ich bin da reingestiefelt und, ja, kein Thema. Du bist BWLer. Nee. Nee. Das war eine BWL-Klausur. Ich bin nicht BWLer. Was noch hast du? Was bist du? Oder was Wirtschaftsinformatiker. Ah. Will ich werden. Ah. Auch sehr locker und bunt, ne? Ja, es ist ziemlich gemischt. Informatik, BWL eben. Ja, war es eher mit Augenzwinkern gemeint. Lieber Gunnar. Ja. Alles Gute mit deinem Studium. Jo, okay. Viel Glück, Erfolg. Tschüss. So, meine lieben Freunde und Freundinnen. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen ist Mittwoch. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen und dann mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Ab 0 Uhr erreichbar unter 0180-5678-111. Ich freue mich auf euch, wünsche euch eine sehr schöne Nacht und sagt Bye-bye. Bis morgen.